Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Bless your word to our hearts. Lass dein Wort in unserem Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, first I want to give greetings to those in Montreal. Zuerst möchte ich die in Montreal grüßen. And Canada, the rest of Toronto and Granby. Und in Kanada den Rest von Toronto und Granby. Thank you for the time I had with you. Danke für die Zeit, die ich bei euch hatte. Thank you for your awesome lives with the Lord. Danke für eure erstaunlichen Leben mit dem Herrn. Pastor Walker. Pastor Walker. Pastor Rajan. Pastor Rajan. Pastor Mario. Pastor Mario. And the rest. Thank you so much. Und alle anderen. Danke sehr. So, we're in 1 Samuel chapter 15. Wir sind im 1. Samuel 15. And last time we talked about. Letztes Mal haben wir. How Saul refused to smite Amalek. Darüber gesprochen, dass Saul sich dagegen gewehrt hat, Amalek zu vernichten. Because he compromised. Weil er einen Kompromiss geschlossen hat. This is the way moral light deals with the flesh. Und so geht das moralische Licht mit dem Fleisch um. It's not spiritual light, it's just moral. Es ist nicht geistliches Licht, sondern nur moralisches. Moral light will strike down that which is bad. Moralisches Licht wird das vernichten, was böse ist. But preserve the good. Aber das Gute bewahren. And have the good instead of God. Und das Gute mit Gott ersetzen. So Gott mit dem Guten ersetzen. Saul brought back all the good. Saul hat alles Gute mitgebracht, to sacrifice unto the Lord. Um es dem Herrn zu opfern. And then we come to verse 22. Und dann kommen wir zu Vers 22. Samuel says to Saul. Samuel sagt zu Saul. Has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices? Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern? As in obeying the voice of the Lord? Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Behold, to obey is better than sacrifice. Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. This is a very, very powerful verse here. Das ist ein sehr, sehr kräftiger Vers hier. Very powerful principle. Ein sehr kräftiges Prinzip. To obey is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. That means there's believers who are willing to sacrifice. Das bedeutet, es gibt Gläubige, die willens sind zu opfern. To God rather than obey God. Gott eher zu opfern als ihm zu gehorchen. There are women who are willing to leave their husbands. Es gibt Frauen, die bereit sind, ihren Ehemann zu verlassen, um auf das Missionsfeld zu gehen, um ihr Leben Gott zu opfern. Aber Gott würde sagen, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Es gibt Männer, die ihre Familien opfern, um ihrer Arbeit willen, für ihre Berufung. Für ihre Berufung. And God would say to obey is better than sacrifice. Und Gott sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Subject yourself to your husband. Unterwerft euch wives. Unter eure Frauen, seid eurem Mann untertan. Husbands, love your wives. Männer, liebt eure Frauen. As Christ loves the church. Wie Christus die Gemeinde liebt. Three times in Ephesians 5. Dreimal in Epheser 5. We are willing to do things. Wir sind bereit, Dinge zu tun, to our own hurt, zum eigenen Schaden, for God, für Gott, and yet we disobey God. Und doch sind wir Gott nicht gehorsam. I heard someone say this statement not long ago. Jemand hat mir vor kurzem Folgendes gesagt. A few years ago. Vor ein paar Jahren. If you go to the mission field in disobedience to God, wenn du auf das Missionsfeld gehst und dabei Gott nicht gehorchst, God will still bless it. Wird Gott es trotzdem segnen? Not true. Stimmt nicht. That's a lie from hell. Das ist eine Lüge von der Hölle. To obey is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfer. Someone is willing to give everything up. Jemand ist bereit, alles aufzugeben. I'm gonna leave my husband. Ich werde meinen Mann verlassen. I'm gonna leave my family. Ich werde meine Familie verlassen. I'm gonna take the hard road. Ich nehme die harte Straße. I'm gonna be the hero. Schwere Straße. Ich werde der Held sein. I'm gonna sacrifice to God. Ich werde Gott opfern. No. Nein. To obey is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfer. And to heed than the fat of rams. Und zu gehorchen besser als Schlachtopfer, besser als das Fett der Widder. For rebellion is as the sin of witchcraft. Aufmerken besser als das Fett der Widder, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Wow. For rebellion is as the sin of witchcraft. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. And insubordination is as iniquity and idolatry. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Because you have rejected the word of the Lord, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, he has also rejected you from being king. So hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Now, Saul was king for a number of years more. Saul war dann noch ein paar Jahre König. But he was rejected as king. Aber er war abgelehnt als König. He was still God's anointed. Verworfen. Er war immer noch Gottes Gesalbter. But he wasn't walking with God. Aber er ging nicht mehr mit Gott. It doesn't matter how much you say I'm anointed. Es ist egal, wie viel du sagst, ich bin gesalbt. Anybody can claim they're anointed. Jeder kann sagen, ich bin gesalbt. What's coming through your life? Was kommt durch dein Leben? 1. Corinthians 13, do you suffer long? 1. Korinther 13, bist du geduldig? Are you kind? Bist du freundlich? Or are you envious? Oder bist du eifersüchtig? Do you neidig? Boast? Rühmst du dich? Do you behave yourself rudely? Rude. Verhältst du dich grob oder so? Grob? Rude. Just rude. Unfreundlich. Rude. Unfriendly. Unfreundlich. But you're anointed. Aber du bist gesalbt. You're anointed by God. Du bist von Gott gesalbt. But you have no long suffering. Aber du hast keine Geduld. Not a kind person. Du bist kein freundlicher Mensch. You think evil. Du denkst böse. You boast about yourself. Du rühmst dich deiner selbst. You seek your own. Du suchst dein eigenes. Easily provoked. Man kann dich leicht reizen. Und du denkst böse. This was Saul. So war Saul. This is other people too. Und es sind auch andere Menschen so. Now I want you to turn with me to Galatians chapter 1. Gehen wir zu Galater Kapitel 1. King Saul represents moral light. König Saul repräsentiert moralisches Licht. It doesn't matter what I think or say about myself. Egal was ich über mich selbst denke oder sage. It doesn't matter what people say or think about me. Es ist auch egal, was Menschen über mich denken oder sagen. It matters what God thinks. Was wichtig ist, ist, was Gott denkt. Now Saul said to Samuel. Saul sagte zu Samuel. I sinned because I was afraid of the people. Ich habe gesündigt, weil ich Angst hatte vor dem Volk. In John chapter 12, don't turn there. In Johannes 12, da braucht ihr nicht hinblättern. It says in verse 42. In Vers 42. Nevertheless, many even of the rulers believed in him. That's Christ. Trotzdem haben viele der Leiter auch an ihn geglaubt und damit ist Christus gemeint. But because of the Pharisees, they were not confessing him. Aber wegen der Pharisäer haben sie ihn nicht bekannt. For they feared that they would be put out of the synagogue. Damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. For they loved the approval of men rather than the approval of God. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. This is the root of moral light. Das ist die Wurzel des moralischen Lichtes. It lives before men. Es lebt vor Menschen. It has a facade on the outside. Es hat außen eine Fassade. But it's lawless on the inside. Aber innerlich ist es gesetzlos. This is why Jesus said in Matthew chapter 7. Darum sagte Jesus in Matthäus Kapitel 7. He said they're wolves. Es sind Wölfe. Who wear sheep's clothing. Es gibt Wölfe, die Schafspelze tragen. You will know them by their fruits. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. You can look at the fruit of the Spirit. Ihr könnt auf die Früchte des Geistes schauen. Love and joy and peace. Liebe und Freude und Friede. Long suffering. Geduld. Gentleness. Freundlichkeit. And goodness. Güte. Meekness. Sanftmut. Faithfulness. Treue. And self-control. Und Selbstkontrolle. This is the fruit of the Holy Spirit. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. If we don't manifest these things, wenn wir diese Dinge nicht zeigen, it doesn't matter what we look like on the outside. Ist es ganz egal, wie wir nach außen hin wirken. God sees the heart. Gott sieht das Herz. This is why God would choose David. Darum hat Gott David erwählt. In 1 Samuel 16. Im 1. Samuel 16. Verse 7. Vers 7. God sees the heart. Gott schaut auf das Herz. Now, I want you to look at Galatians chapter 1. Ich möchte, dass wir Galater 1 anschauen. Because the book of Galatians is all about moral light versus spiritual light. Im Buch der Galater geht es immer um das moralische Licht gegenübergestellt dem geistlichen Licht. This was Martin Luther's epistle. Das war der Brief von Martin Luther. He didn't write it, but he defended his argument from it. Er hat es nicht geschrieben, aber er hat sein Argument daher von da begründet. Look at verse 6. Vers 6. Verse chapter 1. Kapitel 1. I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch Gnade Christi berufen hat, abwendet. For a different gospel. Zu einem anderen Evangelium. Every single one of us. Jeder einzelne von uns. Is going to be confronted with these kind of people. Jedem werden solche Menschen begegnen. And this kind of a spirit. Und so ein Geist. Satan wants to call us to a different gospel. Satan möchte uns zu einem anderen Evangelium berufen. It is very deceptive. Es ist sehr in die Irre führend. Because it says in Corinthians that Satan comes as an angel of light. Weil im 1. Korinther steht, dass Satan als Engel des Lichtes kommt. And his ministers are ministers of righteousness. Und seine Diener sind Diener der Gerechtigkeit. Not God's righteousness. Nicht Gottes Gerechtigkeit. Their own. Ihre eigenen. They minister moral light. Sie dienen mit moralischem Licht. It's a gospel, but it's a different gospel. Es ist ein Evangelium, aber ein anderes. And Paul was right in verse 7. Und Paulus schreibt in Vers 7. Which is really not another. Wo es doch kein anderes gibt. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. As we have said before, so I say again now. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder. If any man is preaching to you a gospel contrary to what you received, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, he is to be accursed. Er sei verflucht. That's not talking about me. Das spricht jetzt nicht von that's mir. Talking about the apostles. Das spricht von den Aposteln. The gospel that we have received from the apostles. Es spricht vom Evangelium, was wir von den Aposteln empfangen haben. I mean, any preacher could say, don't, you know, the gospel you received from me is the true one. Also jeder Prediger könnte sagen, das Evangelium, was ihr von mir empfangen habt, das ist das wahre. No, we're talking about, it's talking about the gospel that we received from the apostles. Nein, er spricht hier von dem Evangelium, was wir von den Aposteln empfangen haben. He was an apostle. Er war selbst ein Apostel. Verse 10. Vers 10. For am I now seeking the favor of men? Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe? Or of God? Oder Gott? Am I striving to please men? Oder suche ich Menschen zu gefallen? If I were still trying to please men, wenn ich noch Menschen gefiele, I would not be the bondservant of Christ. So wäre ich Christi Knecht nicht. Paul was being accused, Paulus wurde angeklagt, of preaching a gospel that pleases men. Dass er ein Evangelium predigte, was den Menschen gefiele. Isn't that interesting? Ist es nicht interessant? Because he preached a gospel of grace. Weil er ein Evangelium der Gnade gepredigt hat. They thought this was men pleasing. Sie dachten, das gefällt den Menschen. Paul, your gospel is just too good to be true. Paulus, dein Evangelium ist zu gut, um wahr zu sein, zu schön. You preach a gospel that pleases men. Du predigst ein Evangelium, das den Menschen gefallen soll. They wanted him to preach a gospel. Sie wollten, dass er ein Evangelium predigt, das hart war. Yours is too good. Deins ist zu schön. No. Sugar-coated gospel. Das ist ein Evangelium mit Zuckerguss. You don't even have circumcision. Du hast ja nicht einmal Beschneidung. I mean, you're telling your Gentiles they don't need to be circumcised. Du sagst jetzt deinen Heiden, dass die sich nicht beschneiden lassen müssen. They can just believe. Sie können einfach nur glauben. We had to get circumcised. Wir mussten uns beschneiden lassen. They have to get circumcised. Jetzt müssen die sich auch beschneiden lassen. It's not easy to get into the kingdom of God. Es ist nicht leicht, in das Königreich Gottes einzugehen. All those men have to go under the knife. Alle jene Männer müssen unter das Messer. None of this sugar-coated Christianity. Nichts von diesem Christentum mit Zuckerguss. This kind of a man-pleasing Christianity. So ein Evangelium, so ein Christentum, was den Menschen gefällt. Because he was preaching grace. Weil er die Gnade gepredigt hat. Because he was preaching that God is the one who works in us both to do and to will. Weil er predigte, dass Gott in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Because he was preaching in principle to obey is better than sacrifice. Weil er gemäß dem Prinzip predigte, Gehorsam ist besser als Opfer. But I want to be circumcised. Aber ich will mich beschneiden lassen. I want to suffer something to get into the kingdom. Ich möchte etwas erleiden, um ins Königreich zu kommen. Really? Wirklich. Well, I say to you, Paul says in Galatians 5. Ich sage dir, sagt Paulus in Galater 5. Look what he says here. Schau mal, was er hier sagt. Verse 2, Galatians 5. Vers 2, Galater 5. Behold, I, Paul, say to you. Siehe, ich, Paulus, sage euch, that if you receive circumcision, dass wenn ihr euch beschneiden lasst, Christ will be of no benefit to you. Christus euch nichts nützen wird. Wow, I mean, is he being a hard guy here? Wow, ist er sehr scharf hier? Is this necessary? Ist das notwendig? Paul, you're so radical. Paulus, du bist so radikal. What is your problem here? Was ist hier dein Problem? I mean, a little circumcision. Eine kleine Beschneidung. Come on, we've had this for 1500 years. Komm schon, das haben wir seit 1500 Jahren gehabt. This is a tradition. Das ist eine Tradition. How can you just come in here and remove this? Wie kannst du da hereinkommen und das einfach abschaffen? Very simple, because Christ came. Ganz einfach, weil Christus kam. And he was the end of the law for righteousness. Und er das Ende des Gesetzes war zur Gerechtigkeit. And if you people are getting circumcised, und wenn ihr Leute euch beschneiden lasst, which was a picture of Christ, was ein Bild Christi war, that Christ would sever us from the flesh, dass Christus uns trennt vom Fleisch, that Christ's death on the cross, dass Christi Tod am Kreuz, would be the end of our relationship to our old life, das Ende unserer Beziehung zu unserem alten Leben ist. That's what it was. Das bedeutete it das. Was a foreshadow, es war ein Vorzeichen of what was to come. Ein Schatten dessen, was kommen würde. Hebrews 10:1. Hebräer 10:1. It was a shadow. Ein Schatten. But now the reality has come in. Aber jetzt ist die Realität eingebrochen. Jesus came and died on the cross. Jesus kam und ist am Kreuz gestorben. Why do you want to live in the shadow? Warum möchtest du im Schatten leben? And distract people from the reality. Und Menschen von der Realität ablenken. The same thing is today. Das Gleiche ist heute auch. People looking for a hard gospel. Die Menschen halten Ausschau nach, also sehnen sich nach einem harten Evangelium. They're looking to do something. Sie wollen etwas tun. To prove something. Um etwas zu beweisen. Something where they can compare themselves with someone else and come out better. Etwas, wo sie sich mit jemand anderem vergleichen können und dabei besser abschneiden. Some kind of a gospel where people will look up at them and say goo goo gaga. Irgendein Evangelium, wo die Leute zu ihnen aufschauen und Gugu Gaga sagen. God is moving across this world. Gott bewegt sich oder bewegt Dinge auf der ganzen Welt. Far beyond what we could do. Weit über das hinaus, was wir tun können. We have the privilege of being a small part of it. Wir haben das Vorrecht, ein kleiner Teil dessen sein there zu können. Are people in China today that are meeting. Es gibt Menschen, die sich heute in China treffen, that we will never see until we get to heaven. Die wir niemals sehen werden, bis wir in den Himmel kommen. And we think about them. Und wir denken an sie. And they think about us maybe sometimes. Und sie denken vielleicht manchmal an uns. Wow, we hear that it's so anti-God in Europe. Wir hören, dass es so gottesfeindlich ist in Europa. Let's pray tonight for Europe. Beten wir heute Abend für Europa. And there's that little Chinese Bible study praying away. Und da gibt's ein kleines chinesisches ein Bibelkreis, der total betet. In their Chinese language. In ihrer chinesischen Sprache. Japan and Germany and Austria. Österreich, alle Menschen in Österreich. Wer ist in Österreich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir beten für sie. Das sind wir hier, die beten für uns. Ein wichtiger Teil Gottes Werkes. Some people despise manche Leute verachten the fact that God's gospel die Tatsache, dass Gottes Evangelium is a gospel of freedom. Ein Evangelium der Freiheit ist. Look at Galatians 5:1. Schaut euch Galater 5:1 an. It was for freedom für die Freiheit that Christ set us free. Hat Christus uns frei gemacht. People want to make the gospel something hard. Die Menschen wollen aus dem Evangelium etwas Hartes machen. They want to put conditions on it. Sie wollen Bedingungen damit verknüpfen. This way they can manipulate, damit sie manipulieren können, intimidate, einschüchtern and control und kontrollieren other people. Andere Menschen. This way they can walk around like there's something special. So können sie herumstolzieren, als wären sie etwas Besonderes und erreichen damit, dass die Menschen sie verherrlichen, anstatt dass sie Christus verherrlichen. Aber für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. To obey the gospel, dem Evangelium zu gehorchen, is better than sacrifice. Ist besser als Opfer. Do it God's way. Mach es auf Gottes Weise. What is the work of God? Was ist das Werk Gottes? Jesus said in John 6, sagte Jesus in Johannes 6, verse 29, Vers 29. It is to believe. Glauben. To believe. Glauben. In Romans 1:5. In Römer 1:5. Paul talks about faith obedience. Spricht Paulus vom Glaubensgehorsam. And this is the obedience of believing. Und das ist der Gehorsam des Glaubens. Obeying God by believing. Gott zu gehorchen, indem wir glauben. People don't believe. Die Menschen glauben nicht. They want to believe God by doing. Sie wollen Gott glauben, indem sie etwas tun. Start again. They want to obey God by doing. Andersrum, sie wollen Gott gehorchen, indem sie etwas tun. They don't want to obey God by believing. Sie wollen Gott nicht gehorchen durch Glauben. So they add these activities. Darum fügen sie diese Aktivitäten hinzu, dann führen sie sie aus als Opfer Gott gegenüber. Und Gott fragt oder sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Schauen wir uns Kapitel 3 an, Galater, Vers 1. O unverständige Galater! Who has bewitched you? Wer hat euch bezaubert? Very powerful word. Sehr kräftige, starke Worte. Moral light is very bewitching. Das moralische Licht kann einen bezaubern. It's very impressive from the outside. Es schaut nach außen sehr beeindruckend aus. But God sees what's happening on the inside. Aber Gott sieht, was sich innerlich abspielt. People who live in moral light are men pleasers. Menschen, die im moralischen Licht leben, wollen den Menschen gefallen. They live to give an impression. Sie leben dafür, einen Eindruck zu schaffen. To create an illusion. Eine Illusion zu schaffen. But what is happening on the inside, God sees it. Aber was innen vor sich geht, das sieht Gott. And they bewitch people. Und sie bezaubern andere. You foolish Galatians. O unverständige Galater. Who has bewitched you? Wer hat euch bezaubert? Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. This is the only thing I want to find out from you. Nur dies will ich von euch wissen. Did you receive the Spirit by the works of the law? Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen? Or by hearing with faith? Oder aus der Kunde des Glaubens? In other words, did you receive the Holy Spirit by a personal sacrifice? In anderen Worten, hast du den Heiligen Geist durch ein persönliches Opfer empfangen? Or by faith in Christ? Oder durch Glauben in Jesus? To obey God's word, Gottes Wort zu gehorchen, in faith, im Glauben, is better than trying to produce something for God in the flesh. Ist besser als zu versuchen, etwas für Gott im Fleisch zu produzieren. Look at verse 3. Vers 3. Are you so foolish? Seid ihr so unverständlich? Having begun by the Spirit. Nachdem ihr im Geist angefangen habt. Are you now being perfected by the flesh? Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? All of us will be challenged by this. Wir alle sind da herausgefordert. Sooner or later, früher oder später, we will try to complete our Christianity in the natural. Werden wir versuchen, unser Christsein im Natürlichen zu vervollständigen. We will shift from spiritual light over to moral light. Wir werden vom geistlichen Licht ins moralische Licht hinübergehen. The word will no longer penetrate the heart. Das Wort wird das Herz nicht länger durchdringen. But we will live externally before people. Sondern wir werden äußerlich vor den Menschen leben. Ah, now I understand how it works. Ah, jetzt verstehe ich, wie das geht. You lift your hand a little bit. Du hebst die Hand so ein bisschen. Say hallelujah a couple times. Sagst ein paar Mal Halleluja. Shake a few hands like Pastor Rob does. Yeah. Schüttelst ein paar Hände, so wie Pastor Rob das macht. It's so easy. Ah, das ist ja so leicht. On the inside, innen, the word is no longer penetrating. Dringt das Wort nicht mehr hinein. We've become a pleaser of men. Wir sind zu jemandem geworden, der den Menschen gefallen will. A pleaser of the pastor. Jemand, der dem Pastor gefallen will. A pleaser of the wife. Jemand, der seiner Frau gefallen will. A pleaser of the elders. Jemand, der den Ältesten gefallen möchte. A pleaser of whoever. Einer, der irgendwem gefallen möchte. By painting the outside real nice. Indem er das Äußerliche sehr schön anmalt. But the inside is unaffected. By the Holy Spirit. Aber das Innere bleibt vom Heiligen Geist unberührt. And I can play this incredible role. Und ich kann diese unglaubliche Rolle spielen. I can talk all about the Holy Spirit. Ich kann über den Heiligen Geist stundenlang sprechen. I can quote the scriptures. Ich kann die Schrift I can even preach about humility as a proud person. Ich kann sogar als stolze Person über Demut predigen. I can preach about brokenness as an arrogant person. Ich kann über Gebrochenheit sprechen als arrogante Person. I can preach against gossip while I'm gossiping myself. Ich kann gegen üble Nachrede predigen, während ich das selber tue. I can rebuke a congregation while I need to be rebuked. Ich kann eine Gemeinde zurechtweisen, während ich selbst zurechtgewiesen gehöre. This is called hypocrisy. Das nennt man Heuchlerei. It's you're saying one thing, but you're doing another thing. Heuchelei. Du sagst eins, aber machst das genau das andere. It's, you know, God is moving in this world. Gott bewegt Dinge in dieser Welt. It's a humbling thing. Und es ist demütigend. To know that God doesn't need my help. Zu wissen, dass Gott meine Hilfe nicht braucht. If we die tomorrow, wenn wir morgen sterben, Christianity continues. Geht das Christentum weiter? Without our help. Ohne unsere Hilfe. Because God is doing it across the world. Weil Gott das macht auf der ganzen Welt. And churches are growing across the world. Und Gemeinden wachsen auf der ganzen Welt. And God is calling people across the world. Und Gott beruft Menschen auf der ganzen Welt. Churches that don't grow are not healthy. Gemeinden, die nicht wachsen, sind nicht gesund. Healthy churches are balanced churches. Gesunde Gemeinden sind ausgeglichene Gemeinden. Imbalanced churches unausgeglichene Gemeinden are churches that lay a stress on one thing or another, sind Gemeinden, die ein oder ein anderes Ding betonen, and they sacrifice und dabei purposes of God, die Absichten Gottes opfern, because one or two particular purposes match their personality or weil, their gift. Weil ein oder zwei Absichten Gottes zu ihrer Gabe passen oder zu ihrer Persönlichkeit. But to obey is better than that kind of sacrifice. Aber zu gehorchen ist besser als so ein Opfer. God is moving. Gott bewegt Dinge. And anyone who would despise what God is doing, und jeder, der das verachtet, was Gott tut, that the power of the free grace of God, dass die Macht der freien, der Gnade Gottes, die umsonst ist, that draws people to himself, die Menschen zu ihm zieht. Each one of us stands or falls before our master. Jeder einzelne von uns steht oder fällt vor unserem Meister. The Holy Spirit is the one who calls. Der Heilige Geist ist derjenige, der beruft. For someone to step in, und wenn jemand jetzt da hinein, and to say, Paul, your gospel is too cheap, geht und sagt, Paulus, dein Evangelium ist zu billig. This whole thing about Jesus paid it all. Dieses ganze, ja, Jesus hat alles bezahlt. Come unto me and all ye that are, all that kind of stuff. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, this, all dieses Zeug. This lemonade kind of Christianity. Diese Limonaden, das Limonadenchristentum. This is why he was despised. Darum wurde er verachtet. This is why he was hated. Darum wurde er gehasst. Because moral light can only put on a show. Weil das moralische Licht nur eine Show abziehen kann und sich selbst erheben kann, when it adds something to grace. Wenn es etwas der Gnade hinzufügt, when it's a hard gospel, wenn es ein hartes Evangelium ist, gotta be circumcised. Du musst dich beschneiden lassen. You Gentile men, ihr Heidenmänner, you gotta be circumcised, or you're not going to heaven. Ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst kommt ihr nicht in den Himmel. Acts chapter 15, that's what they said. Apostelgeschichte 15, das haben die gesagt. These were Christians. Das waren Christen. They met with the apostles. Sie haben sich mit den Aposteln zusammengesetzt. We say if the Gentiles are not circumcised, they're not saved. Wir sagen, wenn die Heiden sich nicht beschneiden lassen, sind sie nicht gerettet. Oh, is this too easy for you guys? Oh, ist das zu leicht für euch Burschen? It's too easy. Ja, es ist zu leicht. You're making the gospel too easy. Du machst das Evangelium zu leicht. This believe, believe, believe thing. Dieses Glaube, Glaube, Glaube. It's called faith obedience. Das nennt man Glaubensgehorsam. And it works like this, just to close. Und es funktioniert so, um abzuschließen. I look at the commandment of God, ich schaue mir das Gebot Gottes to an, love my wife as Christ loves the church. Meine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. I have two choices. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. I can do that. Ich kann das machen. Okay, I will do that. Okay, mache ich. I will sacrifice and do that. Ich werde opfern und mache das. I will lay my life down. Ich lege mein Leben nieder. And love my unlovely wife, someone will say. Und liebe meine unliebenswerte Frau, sagt jemand vielleicht. Oh, very noble. Oh, sehr edel. What a sacrifice. Was für ein Opfer. What about obedience? Wie wäre es mit Gehorsam? What about Lord? Wie wäre es mit Jeremia 10, 23? The way of man is not in him. Der Weg eines Menschen ist nicht in ihm. So I can love my wife naturally. Also ich kann meine Frau im Natürlichen lieben. Oder I can come to you. Ich kann zu dir kommen. And I can say. Und kann sagen. I don't want to live in moral love toward my wife. Ich möchte nicht in moralischer Liebe meiner Frau gegenüber leben. I want to live in spiritual love for her. Ich möchte in geistlicher Liebe für sie leben. That is, I don't want to live in a natural love. Das heißt, ich möchte nicht in einer natürlichen Liebe leben. But I want to live in your love. Sondern in deiner Liebe möchte ich leben. So I am bowing my knees. Darum beuge ich meine Knie. And I'm saying to you, Lord. Und ich sage dir, Herr. Love my wife through me. Liebe meine Frau durch mich. Love her through me. Liebe sie durch mich. I'm going to trust you, ich werde dir vertrauen, to do it through me. Dass du es durch mich machen wirst. And when I love her, und wenn ich sie liebe, we will praise you. Werden wir dich preisen. This is spiritual light. Das ist geistliches Licht. This is faith obedience. Das ist Glaubensgehorsam. Lord, I can't tithe, Herr, ich kann nicht den Zehnten but geben. But you can tithe through me. Aber du kannst durch mich den Zehnten geben. Lord, I can't open my mouth and invite someone to church. Ja, ich kann niemanden nicht meinen Mund öffnen und jemanden zur Gemeinde einladen. But you can do it through me. Aber du kannst das durch mich. I was on the airplane and I was really tired. Ich war im Flugzeug und war sehr müde. On the way back from Montreal. Auf dem Rückweg von Montreal. I sat next to this person. Und ich saß neben einer Person. And I thought, oh boy, I'm so tired. Und ich dachte, oh, ich bin so müde. I said hi to the person, but I didn't let them know I was, you know, a pastor or anything. Just mind my own business on my way home, going to sleep. Ich habe sie begrüßt und habe aber nicht gesagt, dass ich Pastor bin, gläubig bin. Someone else witnessed to them. Und ich habe mir gedacht, lass mich in Ruhe. Ich bin jetzt einfach nur hier und schlafe. Many other Christians. I don't have to do this today. Es gibt so viele andere Christen. Das kann wer andere machen. Ich muss das heute nicht machen. Sleep all the way home. Ich werde den ganzen Weg nach Hause schlafen. Except I couldn't sleep. Aber ich konnte nicht schlafen. I said, Lord, oh, come on, Lord. Ich sagte, Herr, oh, komm schon, ich bin müde. I'm exhausted. Ich bin erledigt. But if it's your will, you do it. Aber wenn es dein Wille ist und du das machst, I will do your will. Dann mache ich deinen Willen. And sure enough, und so war's. I witnessed to her for about 3 hours. Ich habe 3 Stunden lang ihr Zeugnis gegeben. Gave her one of my CDs. Habe ihr eine meiner CDs gegeben. I was listening to, gave her the website. Die ich mir angehört habe, habe die Website gesagt. She was so blessed. Und sie war so gesegnet. That she gave me a hug goodbye. Dass sie mich zur Verabschiedung umarmt hat. Wow, God did this. Und ich dachte, wow, das hat Gott gemacht. This was not a sacrifice. Das war kein Opfer. This was a privilege. Das war ein Vorrecht. And that's my Christian life. Und das ist mein christliches Leben. It's not a sacrifice to submit to your husband in the Lord. Es ist kein Opfer, dich deinem Mann unterzuordnen im It's Herrn. A privilege. Es ist ein Vorrecht. It's not a sacrifice to go soul winning. It's a privilege. Es ist kein Opfer, evangelisieren zu gehen, sondern es ist ein Vorrecht. It's not a sacrifice to love your wife. It's a privilege. Es ist kein Opfer, deine Frau zu lieben, sondern ein Vorrecht. It's not a sacrifice to obey the Lord. Es ist kein Opfer, dem Herrn zu gehorchen. It's a privilege. Es ist ein Vorrecht. God will do it. Gott wird es machen. Amen. Amen. To obey Gehorsam is better than sacrifice. Ist besser als Opfer. Lord, we thank you for this evening. Herr, wir danken dir für diesen Abend. And for these words. Und für diese Worte. Thank you, Father. Danke, Vater. For making this as easy as you could. Dass du das so einfach wie nur möglich gemacht hast. That the work of God is to believe. Dass das Werk Gottes der Glaube ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.